tätowiert. Ich bin kein Spießer, denn ich lebe ungeniert. Ich bereue nichts, ich sage gerne, was ich denke. Und ich entscheide selber, welches Ruder ich lenke. Ich gehe aufrecht und nicht geduckt. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr jede Lüge schluckt. Mein Wille ist eisern und ich kenn keinen Verrat. Ich steh zum Reich und zum deutschen Soldat. Baden-Hanel, eisern treu für Blut und Boden. Baden-Hanel, aus Schutt und Asche auserkoren. Baden-Hanel, rasiermesser scharfer Terror-Rock. Baden-Hanel, heil im Kampf gegen Zock. Zu Kreuz kriegt, spucke ich auf euch hinab. Wenn meine Feinde erst besiegt, tanze ich auf ihrem Grab. Meine Ehre ist treu, das ist mein eisernes Gebet. Bis in den Tod und noch weiter, bis die Fahne wieder weht. Baden-Hanel, eisern treu für Blut und Boden. Baden-Hanel, aus Schutt und Asche auserkoren. Baden-Hanel, rasiermesser scharfer Terror-Rock. Baden-Hanel, heil im Kampf gegen Zock. Baden-Hanel, Baden-Hanel, Baden-Hanel, heil im Kampf gegen Zock. Baden-Hanel, Baden-Hanel, Baden-Hanel, heil, hey, CIG! Heil! Baden-Hanel, eisern treu für Blut und Boden. Baden-Hanel, aus Schutt und Asche auserkoren. Baden-Hanel, rasiermesser scharfer Terror-Rock. Baden-Hanel, heil im Kampf gegen Zock. Baden-Hanel, im Kampf gegen Zock. Baden-Hanel, im Kampf gegen Zock. Baden-Hanel, im Kampf gegen Zock. Baden-Hanel, heil im Kampf gegen Zock.